Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend, hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Mit einem Künstler heute an den Plattentellern, der mehr gestreamt wurde als Skrillex im letzten Jahr auf Soundcloud. Ohne Frage zählt Marco Marian Porumka alias Markon zu den Durchstartern des vergangenen Jahres. Den haben wir heute bei uns in der Show. Und wir starten rein mit Sonority und Avali. Mit Miracles, tschechischer Artist, gleichnamige EP, released am 26. Juli. Das ist schön, smooth, uplifting, melodisch, direkt von Anfang. Und Philipp Jung gibt es direkt danach mit Slow. Lebt in Costa Rica, ist Mitbegründer von dem Label Get Physical und der kleinen Schwester Kindisch. Und covert diesen Klassiker von Kylie Minogue, Slow, der ja sowieso schon schwer geil ist, vom 9. Studioalbum aus 2003. Also da bin ich total gespannt, was er daraus macht. Und dann haben wir noch Jasper Sommer für euch. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. So Sommer, wouldn't you like to know? Jasper Sommer wird seinem Namen absolut gerecht, absolute Sundowner oder Morning Rise Hymne in einer geilen Edit von Oliver Schuris, oder? Die Playlist von Club Ding bei uns auf der Site und die geht jetzt weiter mit Opacha und Umbrella, High Energy Percussion, Vintage Synthie Sounds und dynamische Vocals schieben uns hier schön nach vorne. Und dann hätten wir I'm Asa. Das Duo M ist zwar viel unterwegs auf den Bühnen dieser Welt, legen live auf, aber lange kein neues eigenes Material mehr veröffentlicht. Das ist die erste Release seit 3 Jahren und die gibt's für euch.

Unser Ding. Clubding. Clubding. Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Ihr hört Haddadi von Engst und Crème Brûlée. Bon Appetit aus der 37. Four to the Floor Edition. L.A., du, ist das. Und dann haben wir Janey jetzt gleich für euch mit I Choose You, das zweite Tourroom Ibiza Album 2024 mit Tracks, die dem Sommer auf der hedonistischsten Insel aller Welten gewidmet sind. Esse, The Edge, auch von diesem Ibiza Album direkt hinten dran und Julian Körndl mit All You Need im Clubding. Live mix. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Unser Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Flexing and bunning like clowns up. Aus den Clubs. Unser Ding. Carassi habt ihr gerade eben gehört im Clubding und davor Jakob und Dano mit Close Up aus der 37. Four to the Floor Edition, eher so ein bisschen Hard Techno. Womit es nun zur Special Mix Hour geht, letztes Jahr auf Soundcloud mehr gestreamt als Skrillex, ohne Frage, ist Marco Marian Poromka alias Macon zu den Durchstartern des vergangenen Jahres geworden. Mit seinem eigenen Sound Hyper Techno, der hat 2023 ganz TikTok erobert, hat dieser DJ und Produzent nicht nur wirklich zahlreiche Musikerherzen, sondern auch eine ganz große Community für sich gewonnen. Dieses Jahr ist er mit Collabo gemeinsam mit DJ Weiss ins Jahr reingestartet und heute ist er mit einem exklusiven Mix zu Gast bei uns im Clubding in the Mix. Also jetzt für euch. Weißt du, was ich manchmal denke? Müsste immer Musik da sein. Bei allem, was du machst. Wenn es noch richtig scheiße ist, dann ist wenigstens noch die Musik da. An der Stelle, wo es am allerschönsten ist. Du müsstest doch nicht springen. Du hörst immer nur diesen einen Moment. I've had a little bit too much, much. All of the people stop to rush. How does it twist the dance? Can't buy a drink of men. Where all my keys, I lost my phone. Give it to me. Yeah. from you. And even though I'm about to lose myself, I'm just not ready yet to lose it. Cause I would rather keep on going through hell if hell is where I can't be close to you. I keep on holding on to all the pieces, reminding me of you and me. It's been countless hours, 100 weeks, and I'm stuck in quicksand. You're all that I see. We'll be right back. Go. tower. Call up my homies, it's on, they pop in the night, cause it's meant to be ours. Rocky my window, wish I could be ballin', it's time to put on every power. Oh mama, I own you just like the powers. Tell you the truth with all that goody power. It's a fine day. Swing.

you love me in the morning? Will you be by my side?